der Erde. Seid ihr denn Albert ist tot? Hause. Ihr verschlägt alles. Ich habe so viel und ohne sie wird mir alles zum Nichts. An ihr verschlägt alles. Ich habe so viel und ohne sie wird mir alles zu nichts. Lotte! Yeah. Was will er denn mit den Blumen? Thank you. getan, unglücklicher. Als wäre das Erlebnis mit dem Bauernburschen nur ein böser Spruch.